Hey guys. Ja, hallo, wie geht's euch? Good evening. Einen schönen guten Abend. I was in the Burggarten with two friends yesterday. Gestern war ich im Burggarten mit zwei Freunden. And we're talking about a little bit about the economy and about jobs and applying for jobs and stuff. Und wir haben da über die Wirtschaft gesprochen und wie das so geht, praktisch da um Arbeit zu suchen. And you know, you have to prepare a whole resume to apply for jobs. Und stellt euch vor, als wenn man da sich irgendwo bewirbt, dann muss man die ganzen Bewerbungsunterlagen da zusammenstellen. I brought an example of a resume of a friend of mine. Und ich habe da so ein paar Bewerbungsunterlagen mitgebracht von einem Freund. He's seeking a top management position, so. Und er suchte an um eine Top Management Position. Just to say a few of his qualifications. Schauen wir mal, was er für Qualifikationen mitbringt. He's only had one employer. Er hatte nur einen Arbeitgeber bisher. Very loyal, very faithful. Er ist eine sehr treue Kraft. Skills, he's a wonderful counselor, it says. Zu seinen Fähigkeiten heißt es, dass er ein wunderbarer Ratgeber ist. And some of his major accomplishments, he said he's healed some sick people and even raised some people from the dead. Die größten Errungenschaften in seinem Leben bisher, er hat einige Kranke geheilt, eigentlich viele sogar, und einige Tote sogar vom Toten auferweckt. Under qualifications it says, unter Qualifikationen steht da, I founded the earth and established the heavens. Ich habe die Erde gegründet und die Himmel geschaffen. There are many more major accomplishments, too many to mention here. Also es gibt noch sehr viele weitere Errungenschaften, eigentlich zu viele, um sie aufzuzählen. You can read them on my website, which is www.thebible. Ihr könnt sie lesen, praktisch auf meiner Webseite, www.diebibel.punkt. Don't need internet actually to access it at all. Und braucht nicht mal Internet, um auf die Webseite zu kommen. It's got a list of references about 2 billion people long. Ah, er hat eine Liste von Referenzen, das sind etwa 2 Milliarden Leute. People that he has healed or people that he has delivered, people he has saved. Leute, die er geheilt hat, die er freigesetzt hat, die er errettet hat. Of course, this is the resume of Jesus Christ. Das ist das Resümee oder der Lebenslauf. And these are just a couple of the incredible things that we know about him. Das sind nur ein paar von diesen unglaublichen Dingen, die wir über ihn wissen. Open with me to Colossians chapter 1. Let's get in the word. Geht mal gemeinsam mit uns hin in Kolosser 1. Now I'm going to read a few verses. They're not yet on the slides, but ich werde da ein paar Verse lesen, die haben wir noch nicht gleich auf dem Beamer. Chapter 1 of Colossians starting in verse 15. Kapitel 1, Vers 15 beginnen wir. Okay. Christ with his resume is searching the top management position in your heart. Christus mit dieser Bewerbung sucht er an um die top management position in deinem Herzen. And I pray that Christ will reign supreme in each of our hearts tonight. Und ich bitte darum, dass einfach Christus als oberster Herr in unserem Herzen herrschen möge. Starting in verse 15. Von heute Abend an. A few more incredible things about Jesus. Einfach unglaubliche Dinge. It says Christ is the visible image of the invisible God. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. He existed before anything was created and is supreme over all creation. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf, und ist der Erste aller Schöpfung. For through him God created everything in the heavenly realms and on the earth. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. He made the things we can see and he made the things we can't see. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Such as thrones, rulers, kingdoms and authorities in the unseen world. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Everything was created through him and for him. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. He existed before anything else and he holds all creation together. Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. He is also the head of the church, which is his body. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. Er ist der Anfang und als erster von den Toten auferstanden. So he is first in everything. Damit er in allem der Erste ist. For God in all of his fullness was pleased to live or dwell in Christ. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. And through him God reconciled everything to himself. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. This includes you, who were once far away from God. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. You were his enemies, separated from him by your evil thoughts and actions. Ihr wart seine Feinde, und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Yet now he has reconciled you to himself. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Through the death of Christ in his physical body. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt. As a result, he has brought you into his own presence, and you are holy and blameless as you stand before him without a single fault. Hat er euch mit sich selbst versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. And skipping to verse 27. Gehen wir hin zu Vers 27. It says, for God wanted us to know that the riches and glory of Christ are for us Gentiles too. Denn Gott wollte uns sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses and auch für die anderen Völker, das heißt für uns, bestimmt ist. This is the secret. Christ lives in you. This gives you assurance of sharing his glory. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. I literally think we could stop there and just digest that whole passage of Colossians about Christ's supremacy, and that would be enough. Ich denke, wir könnten da schon innehalten und einfach nur versuchen zu verdauen, praktisch, was diese Erhabenheit Christi bedeutet, und das wäre schon genug. But I'd like to pray and then get into a few other verses. Aber ich möchte einfach beten und dann wollen wir hineingehen in ein paar weitere Verse. So let us pray. Lass uns beten. And Jesus, we praise you. Jesus, wir you preisen dich. Are the King of Kings and the Lord of Lords. Du bist der König der Könige, der Herr der Herren. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Du bist Alpha und Omega, Anfang und Ende. Jesus, I pray tonight you would take our breath away. Jesus, ich bitte, dass du uns heute Abend förmlich den Atem raubst. That we would be so amazed by you, that you would take our breath away and we would no longer be able to breathe on our own, but only by the Holy Spirit. Dass wir so erstaunt sind, dass uns einfach den Atem stockt und wir nicht mehr länger selbst atmen, sondern dass dies nur doch durch dich und durch deinen Geist geschieht. Jesus, give us a renewed hunger for you. Jesus, gib uns einen ganz neuen Hunger nach dir. Erneuere ihn. Reveal your unsearchable riches to us. Offenbare deine unerforschlichen Reichtümer uns. And we declare you are King, and we declare you are good. Und wir proklamieren, dass du König bist und dass du gut bist. And we pray these things in your name, Jesus. Amen. Und wir beten diese Dinge in deinem Namen, in Jesu Namen. Amen. So how many of you like to travel? Wie viele von euch reisen gerne? Okay, let's do this. How many of you hate to travel? Wie viele Leute hassen es zu reisen? One, two. I want you to come on a journey to Paris. Paris is nice. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise nach Paris. You get to choose your top five friends, your best five friends, and you get to go to Paris. Ihr könnt eure Lieblingsfreunde oder Freundinnen mitnehmen und dann zu fünf zum Beispiel geht's dann ab nach Paris. And we're gonna explore the Louvre Museum. Oh, dann werden wir das Louvre Museum einfach entdecken. It's beautiful, huh? Schaut mal da, wie wunderschön das ist. Really incredible architecture. Unglaubliche Architektur. And five of you are going to go inside and explore all the riches of the artwork that are inside. Und fünf von euch werden da hineingehen und all die Reichtümer da entdecken, die sich darin befinden. Now, there are actually 35,000 pieces of artwork in the Louvre. Da gibt es 35,000 Ausstellungsstücke. So, if you gave 5 minutes to each piece of artwork in the Louvre, wenn du also nur 5 Minuten mit jedem Kunstwerk verbringen würdest, was sich im Louvre befindet, you would spend 243 days inside the museum. Dann wären das 243 Tage, die du da in dem Museum verbringen würdest. And I want this to be a metaphor for the unsearchable riches of Jesus Christ. Ich möchte, dass das einfach eine Metapher ist, ein Bild für die unerforschlichen Reichtümer Jesus Christus. So, the five of you go into the museum. Da geht ihr jetzt hinein, ihr fünf, in das Museum. And you stop by maybe the first painting that just catches your eye. Und ihr geht da hinein und dann haltet ihr inne und stoppt bei dem ersten Bild, was ihr seht. Your best friend on your left said, wow, the colors are just beautiful. Und zu deiner Linken sagt, dein Freund sagt, schau mal, diese Farben, einfach wunderschön. And on the right, someone's just amazed. The friend on the right is just amazed by the details. Und zur Rechten sagt jemand, schau dir mal diese Details. And, wow. And you yourself wonder, what was the artist's motivation for painting this? Und du stehst da nur in Erstaunen, denkst dir, was war das Motiv? Was wollte er ausdrücken? Maybe a fourth or fifth person wonders about the meaning of the whole painting. Und vielleicht die vierte oder fünfte Person fragt sich, was bedeutet dieses Bild? If you're like me, I can't interpret art at all. Also wenn du so bist wie ich kann die Kunst überhaupt nicht irgendwie lesen. But when you go inside of the museum and you stop by this one painting, aber wenn du da in das Museum hineingehst und da stehen bleibst vor diesem einen Gemälde, and everyone is astounded by a different aspect of the piece of artwork, und jeder steht da in völligem Erstaunen praktisch über einen anderen Aspekt dieses wunderbaren Kunstwerks, they can bring out the riches of that piece of art. The five people can bring out the riches of that piece of art more than you on your own could. Und zusammen könnt ihr einfach diesen Reichtum, der dieses Kunstwerk darstellt, noch viel besser herausstellen und begreifen Jesus, als alleine. Jesus is the piece of artwork that we behold. Jesus ist dieses Kunstwerk, dieses Meisterwerk, was wir da betrachten. And together you can understand and pull out the riches of Jesus Christ far better than you could on your own. Und gemeinsam könnt ihr viel besser einfach den Reichtum, der in Christus steckt, einfach erkennen und begreifen als alleine. In Ephesians 3:8 Paul talks about the unsearchable riches of Jesus Christ. Im Epheser Kapitel 3 Vers 8 da spricht Paulus über die unerforschlichen Reichtümer Christi. I want to take a look at Jesus's riches within the framework of Jesus who was, Jesus who is and Jesus who is to come. Und ich möchte einmal, dass wir gemeinsam einmal die Reichtümer Christi betrachten. Und zwar nur den Aspekten Jesu Christi, der war, der ist und der kommen wird. So the Jesus who was, it talks about in John chapter 1. Beginnen wir mit Jesus, der war. It says, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God and the Word was God. He existed in the beginning with God. Johannes Kapitel 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. And though he had equality with God, he didn't consider that something that he wanted to hold on to. Und obwohl er einfach in gleicher Gestalt mit Gott war, war es nicht etwas, woran er dann festhielt. But he made himself nothing. Er hat sich selbst zu nichts gemacht. And he took the very nature of a servant. Und so nahm er die Gestalt eines Dieners an. And he became obedient to death. Und er wurde gehorsam bis zum Tod. Even death on a cross. Selbst im Tod am Kreuz. And therefore God, his Father, exalted him to the highest place. Und da hat sein Vater ihn erhoben in die höchste Position. That at the name of Jesus, auf das in dem Namen Jesu, every knee would bow. Jedes Knie sich beugen möge. In heavens and on earth and under the earth. Im Himmel, auf der Erde. Und unter der Erde. And every single tongue would confess that Jesus Christ is Lord. Und jede einzelne Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist. This is the Jesus who was, and he offers us, has offered so many incredible riches. Das ist der Jesus, der war. Und er hat uns so unglaubliche, unfassbare Reichtümer angeboten. In Ephesians chapter 1, verse 3, it talks about that we have every spiritual blessing in Christ. In Epheser 1, Vers 3, da heißt es, dass wir gesegnet sind mit allen geistigen Segnungen in der Himmelswelt in Christus. It says we are given this because we are united with Christ. Und uns ist das einfach gegeben, weil wir eins sind mit Christus. We have freedom in Jesus' name. Wir haben Freiheit we have in Jesu Namen. Victory in Jesus' name. Wir haben Sieg in we Jesu have Namen. Forgiveness through Jesus' name. Wir haben Vergebung we durch have Jesu salvation Namen. Through Jesus' name. Wir haben Errettung durch Jesu Namen. We are adopted as sons and daughters through Jesus' name. Wir sind angenommen in die Stellung we von have an anchor of hope in Jesus' name. Wir haben einen Anker der Hoffnung in Jesu Namen. Endless riches in Jesus. Unermessliche Reichtümer are, in Jesus. There are 8,000 promises in this book in Jesus' name. Das sind 8,000 Verheißungen in diesem Buch in Jesu Namen. There are nearly 8,000 promises in the Bible that you can claim. Es sind annähernd 8,000 Verheißungen it in says, der Bibel, die wir beanspruchen können für uns. It says no matter how many promises there are. Und egal, wie viele Verheißungen es da geben mag, they are yes in Christ. Sie sind ja in Christus. They are fulfilled in Jesus. In ihm sind sie erfüllt and so Christus. Through him the Amen is spoken by us. Und durch ihn wird das Amen durch uns gesprochen. To the glory of God the Father. Zur Herrlichkeit Gottes des Vaters. That means it's already been fulfilled by Jesus. Denn es ist ja bereits erfüllt durch Jesus. Your job or our job as a body is to pray the promise, and Amen means yes, yes, it shall be so. Unsere Aufgabe ist einfach, diese Verheißung zu ihm zu beten. Und ja und Amen heißt einfach, ja, so geschehe es. But these promises aren't just for us as individuals, they're also for us as a group, as a body. Aber diese Verheißungen sind nicht für uns als Einzelne allein, sondern auch für uns gemeinsam, als Gruppe, als Leib. Not just for us as individuals. Nicht nur für uns als Einzelne. Because you will never grow to the fullness of Christ as an individual. Denn wir werden nie als Einzelperson zu der gesamten Fülle Christi wachsen können. Now we know that the body of Christ is a, or our body is a metaphor for the church. Und wir wissen, dass unser Körper, unser Leib einfach ein Bild ist für die Gemeinde. And if I cut off my right arm here and it's just laying on the stage. Und wenn ich dann meinen Arm jetzt eben einfach abhauen würde und da läge er auf der Bühne. It's separate from my body. Und er ist abgetrennt and von meinem Körper. It can't grow on its own. Nun kann es nicht mehr wachsen allein. It has to be attached to my body to grow. Der Arm muss mit meinem Körper verbunden sein, so, um wachsen zu können. I want to say it again. As an individual, you will never grow into the fullness of Christ. Als Einzelperson ist es unmöglich, dass du hineinwachsen kannst in die Fülle Christi. Just like the arm cannot grow without the body. So genauso wie der Arm ohne den Leib nicht wachsen kann. Two words. Life group. Zwei Worte. Life group. And if you're new, connect group. Und wenn ihr neu seid, connect group. You get more information at the info table. Da drüben gibt's die Informationen beim Infocenter. But I want to touch on this for a minute. The Jesus we looked at the Jesus who was. Now let's look at the Jesus who is. Und ich werde mich jetzt beschäftigen mit dem Jesus, der ist. He is. He could have chosen any way to express himself, but he chose to express himself as a body. Er hätte jede Möglichkeit wählen können, wie er sich selbst da einfach ausdrückt. Aber was hat er gewählt? Er hat es gewählt, sich als Leib darzustellen. So the Jesus who is today is a body of believers. Jesus, der jetzt hier herrscht, ist ein Leib von Gläubigen. We see in Ephesians chapter 1, it says verse 22. Wir sehen im Epheser Kapitel 1, Vers 22. Go back one. God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for benefit of the church. Und Gott hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. And the church is his body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself. Ja. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Hülle dessen, der alles in allem erfüllt. Christ chose to be a living, breathing, moving, functioning body. Christus hat es sich erwählt, einfach ein lebendiger, sich ein bewegender, ein funktionierender Leib zu sein. Now I got to experience this personally about 2 weeks ago. Und ich habe das persönlich vor etwa 2 Wochen selbst erlebt. With a group of about 200 believers in Spital. Und wir waren zusammen mit einer Gruppe von etwa 200 Gläubigen in Spital. And after the evening session of some worship and a message. Und nach dem Abendgottesdienst gab es eine Botschaft und Anbetung. We just waited on the Lord. Wir saßen einfach da und haben auf den Herrn gewartet. Let me tell you, there is power in waiting. Und bitte versteht das, das ist eine Kraft, die aus dem Warten hervorkommt. We just waited on the Lord for the Holy Spirit to come and move. Wir haben auf den Herrn einfach gewartet, dass er einfach kommt und sich unter uns bewegt. We said, Holy Spirit, come, let your presence fall and activate your body. Heiliger Geist, komm, fall auf deinen Leib und aktiviere ihn. And people began to speak out just words of praise to Jesus in short phrases. Und Leute haben angefangen, einfach Worte des Lobpreises in kurzen Satzstücken auszusprechen. And then people began to speak out words of encouragement and strengthening and comfort. In other words, prophetic words. Und dann sprachen Leute einfach Worte aus, die ermutigten, die stärkten, die trösteten. Es waren prophetische Worte, mit anderen Worten. And then someone encouraged, hey, let's just, don't be afraid to say something, even if you just have the start and you don't know how the rest of it goes, just speak it out. Und dann hat jemand dazu ermutigt, einfach, ja, beginnt, sprecht einfach aus, was ihr auf dem Herzen habt. Und selbst wenn es nur ein kleines Stück ist. Because that's how the body will work. Sprecht dieses Stück, und so, anders wird dann anschließen. Someone began to describe a vision they were seeing about somebody trapped in fear. Und jemand begann und er sprach über eine Vision, die er da sah, von jemand, der, eine Person, die da gefangen war in Furcht. And they stopped suddenly. Und plötzlich stoppte. And a second person had the same vision and began to take it further. Plötzlich stoppte dieses Wort, dann aber eine zweite Person nahm diese Vision auf und trug sie weiter. He also stopped. Und dann auch er hielt inne und stoppte. And then a third person spoke up. Und dann war eine dritte Person, sie and picked up the vision and brought it into completion. Und nahm diese Vision auf und hat sie dann vollendet. And a fourth, a young lady in the front then began to cry and said, "This is a picture of my life." Trapped in fear. Vorne brach eine Person in Weinen aus und sagt, ja, das ist mein Leben. Ich bin einfach gefangen in Furcht. And afterward, a few people prayed for her and she was delivered from fear in Jesus' name. Beteten ein paar Leute für sie und sie wurde einfach freigesetzt von dieser Furcht in Jesu Namen. And this continued from words of praise to words of prophecy to visions. Und das ging immer so weiter, von Worten des Lobpreises zu Worten der Prophezeiung hin zu Visionen. And God impressed upon my heart that somebody in that room needed healing. Und Gott hat das auf mein Herz gelegt und sagt mir, schau, es gibt jemand hier im Raum, der die Heilung braucht. So after a few minutes of resisting, und nachdem ich so ein paar Minuten spoke out, I believe someone is here with chronic right pain in their wrist. Und ich spreche das aus. Sprach das einfach aus und sagte, ich glaube, es gibt hier eine Person, die hat einfach chronische Schmerzen and in der rechten, after rechten Handgelenk. A few moments of silence and a few other people spoke. Nach ein paar Momenten einfach der Stille, nachdem auch ein paar andere Leute noch sprachen. A man a few rows in front of me said, "Thank you, Jesus, for healing my right wrist." Da war ein Mann, der das aussprach und sagt, "Danke, Jesus, dass mein Handgelenk der rechten Hand geheilt hat." And it's continued from visions to prayers of healing. Und das ging weiter so mit Visionen und dann mit Gebeten um Heilung. And someone just spoke out the words, "I believe that the Holy Spirit wants to empower people with new gifts tonight." Und jemand sprach das aus und sagte, ich glaube, dass der Heilige Geist einfach Leute mit neuen Gaben einfach bevollmächtigen möchte. And some people began to speak in tongues individually for the first time. Und einige fingen an, in Zungen zu sprechen. Und das war zum ersten Mal. And as a body, we know there has to be interpretation, so we took time to wait for an interpretation for each of those. Und wir wissen von der Schrift her, dass der Leib einfach warten muss auf eine Interpretation, und wir warten dann darauf, dass dann auch diese Zungenrede. And everybody was so encouraged by all of these words. Und alle waren so ermutigt durch all diese Worte. And then towards the end of these hours, und am Ende dessen, was ich da über Stunden zog, something really special happened. Passierte etwas ganz Besonderes. And earlier that day, I was in the coffee shop, and a worship leader had approached me. Früher des Tages war ich da im Kaffeehaus, und das kam jemand dazu. Das war. He said, "Hey, are you with the group of people from Vienna? Isn't there a girl in your group who can play the violin really well?" Und er sprach zu mir und sagte, schau mal, gibt es da nicht ein Mädchen bei euch in der Gruppe, die einfach ganz wunderbar die Violine spielt? Yeah. Ja, he said, "Oh, please tell her next time we have worship, please tell her to play with us." Und er sagte, bitte schön, das nächste Mal, wenn eine Anbetung ist, sag ihr, dass sie mit uns die Violine spielt. So during that evening, at that certain moment, I had a prompting to tell her to start playing the violin. Und in diesem Moment, an diesem Abend, spürte ich da so dieses Drängen auf meinem Herzen, ihr zu sagen, and dass sie doch die Violine spielen soll. I opened my eyes and she was not there. Und ich öffnete meine Augen und sie war gar nicht da. So I turned around, looked around the room, and saw she's standing in the back. Ich schaute herum und suchte, wo sie war, und da stand sie hinten am hinteren des Raumes. Just kind of clutched over with her violin, nervous as if she would break up something if she played. Und da war sie über die Violine gebeugt und sie war irgendwie nervös, ob sie doch anfangen sollte, um zu spielen. I just turned around and gave her a sort of a nod of confidence, said, "Yes, it's the Holy Spirit is prompting you to play now." Ja, und ich drehte mich um, ich sagte ihr, schau, ja, es ist der Heilige Geist, der dich da drängt zu spielen. So she began to play these deep melodic tones through the Holy Spirit. Und sie ergriff die Violine und sie spielte dann diese tiefgehenden melodischen Spiele da. Everybody was deeply moved and suddenly she stopped. Melodien und jeder war so tief davon bewegt und plötzlich hielt sie inne. And it was just dead silence. Und es war einfach Totenstille. And then a man in the front right said, "I believe I have an interpretation for that music." Und vorne jemand zur Rechten sagte, ich glaube, ich habe eine Interpretation. He said, "This is the cry, für diese Melodien. This is the cry of the bridegroom." Es ist der Ruf des Bräutigams. Crying for his bride to come. Der einfach ausruft, dass seine Braut zu ihm kommen will. Crying for the body to come. Dass der Leib einfach zu ihm kommt. And this is it. This is a living, breathing, functioning image of Jesus Christ. Das ist ein lebendiges, ein atmendes, ein funktionierendes Abbild Jesu Christi. That's what it looks like. So schaut es aus. That's what Jesus looks like in action. So schaut Jesus aus, wenn er da zur Tat schreitet. Because remember that first verse, Colossians 1:27. Christ is in you, the hope of glory. Und erinnert euch daran, Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. I think just about that very last example, there were about 4 links in the chain. Denkt mal nach über dieses letzte Beispiel, da gibt es 4 Glieder in dieser Kette. The worship leader spoke to me in the cafe. Der Anbetungsleiter sprach zu mir im Café. Then I turned around in the evening and prompted the girl to play. Ich drehte mich um und gab das Zeichen, dass sie doch spielen möge. Then she played the violin. Sie spielte die Violine. Then there was an interpretation for encouragement of the whole body. Und da war eine Interpretation als Ermutigung für den gesamten Leib. You think if just one link in this chain was broken? Und wenn nur eines dieser Glieder in dieser Kette einfach zerbrochen wäre oder nicht da wäre. She wouldn't have played, the body, there wouldn't have been interpretation, the body wouldn't have been encouraged, and the riches of Christ would not have been seen. Dann hätte sie nicht gespielt. Es wäre nicht ausgelegt worden, es wäre nicht ermutigt worden, und der Leib Christi hätte praktisch nicht diese Ermutigung empfangen. So as part of the body is a responsibility to display Christ. Teil des Leibes Christi besteht da diese Verantwortung, dass wir jeder Einzelne für uns einen Teil beitragen, Christus zu zeigen. It's a responsibility and it's also a privilege, right? When Jesus speaks through you. Es ist seine Verantwortung, auch ein Privileg, einfach sich, Christus sichtbar zu machen, wenn er durch euch spricht. Let's go to Corinthians. Gehen wir in den Korintherbrief. This verse describes in the best in one verse who Jesus is. Dieser Vers beschreibt einfach mit den bestgesetzten Worten, wer Jesus ist. That the human body has many parts, but the many parts make up one whole body, and so it is with the body of Christ. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. And skip down to verse 30 of Corinthians. Gehen wir zum Vers 30. It says, do we all have the gift of healing? Do we all have the ability to speak in unknown languages? Do we all have interpretation gift? Of course not. So you should earnestly desire the most helpful gifts. Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Legen alle aus? Eifert aber um die größeren Gnadengaben. And this just means desire the gift, the part of the body that is most helpful in that situation. Dass er sich einfach die Gabe verwende, die praktisch am hilfreichsten ist, genau in der Situation. Because each part of the body has a specific function. Weil ja jeder Teil des Leibes eine ganz spezielle Funktion hat. And if you think about the parts of our body, denk mal an die Teile unseres Leibes. It's very easy to realize also then how the body of Christ should function. Wenn wir uns selber anschauen, unseren eigenen Körper, da kann man sehr leicht sehen, wie der Leib Christi auch funktioniert. Try next time, after the service, when you want to talk to someone, try to speak with your eyes. Das, also, wenn ihr jetzt nach dem Gottesdienst mit jemandem sprechen wollt, versucht das mal mit den Augen. I mean, actually, women can do this. It's amazing. Und Frauen können das sogar. Das ist erstaunlich. But maybe, you know, you're sitting down for dinner tonight. Try to eat through your nose. Just put it right up there. Aber vielleicht setzt ihr dann gemeinsam zusammen beim am Abendessen und versucht das mal durch die Nase reinzuziehen. The function of the nose is to smell, among other things. Die Funktion der Nase ist einfach zu riechen. Or convince your ear that its function is to go to the bathroom. Oder überzeugt das Ohr, dass die Funktion des Ohres just wäre, put it right down there by the toilet and try it. Gib das einfach Ohrmuschel an Klomuschel und dann. It's ridiculous, right? Ist lächerlich. And just like the parts of our body have specific functions, you have a specific role and a specific function in the body of Christ. Und so wie jedes Teil von unserem Körper einfach spezielle Funktionen hat, genauso ist es auch im Leib Christi. And we are dependent on one another. Und so hängen wir voneinander ab. Just like if one link in the chain was broken, it wouldn't have functioned. Und wenn ein Glied einfach in der Kette gebrochen wäre, dann würde es nicht funktionieren. And if my arm was cut off and laying on the stage, it could not function. Wenn mein Arm einfach abgeschnitten wäre und der auf der Bühne läge, er könnte nicht funktionieren. So there's a warning in that the enemy, the devil, will always try to create division in the body. Und so liegt darin auch eine Warnung, dass eben der Feind immer eine Spaltung in den Leib hineinbringen will. In 2. Korinther 2:11, do not be unaware of the enemy's schemes. 2. Korinther 2:11, seid nicht einfach unwissend im Hinblick auf die Listen des Feindes. Oh, we are dependent on one another to see the full riches of Christ. Denn wir hängen voneinander ab, dass wir gemeinsam die vollen Reichtümer Christi entdecken. A few more verses for that. We're not going to go into all of them, but 1 Peter 4:10. Ein paar weitere Verse dazu. 1. Petrus 4, Vers 10. You can just, I know I'm giving you guys a lot of verses, just write them down and through the week then discover more of the riches of Christ by looking them up in your own. Schreibt sich einfach auf und während der Woche, dann entdeckt sie einfach als Reichtümer Christi, jeder für sich. So 1 Peter 4:10. 1. Petrus 4, Vers 10. Ephesians 5:23. Epheser 5, Vers 23. Hebrews 6:20. Hebräer 6, Vers 20. Colossians 1:15. Kolosser Kapitel 1, Vers 15. The next verse on the slide as well. Nächster Vers, Beamer. It's Hebrews 10:25. Hebräer Kapitel 10, Vers 25. Just speaks once again about the purpose of meeting together. Und spricht wiederum von dieser besonderen Bedeutung, dem Zweck, sich gemeinsam eben zu versammeln. The purpose of the body is to encourage one another. Der Zweck des Leibes ist, dass wir einfach einander ermutigen. Why? So that the riches of Christ can be seen. Warum? Damit einfach die Reichtümer Christi sichtbar werden. Because remember, when you go into the Louvre, you only notice the colors. Denn erinnert euch daran, wenn du vielleicht in den Louvre gehst, du bist vielleicht nur die Person, die die Or Farben erkennt. Maybe you're the only one who notices the detail. Oder vielleicht bist du die einzige Person, die einfach die Details nur da entdeckt. It takes the whole group, the whole body to bring out the riches of Christ. Aber es braucht einfach die gesamte Gruppe, den gesamten Leib, um einfach die Reichtümer Christi in der Fülle zu entdecken. The two words were life group. Die Worte sind life group. So the Jesus who is the body. Der Jesus, der ist, and der ist der Leib. When these riches of Christ are manifested, und wenn diese Reichtümer Christi sich manifestieren, we see glimpses of his kingdom. Dann sehen wir einfach so Blicke auf sein Reich. The unity, the unity. Wir erleben diese Einheit, die Heilung. The joy, die Freude. The presence of God. In der Gegenwart Gottes. The peace. Der Friede. Maybe salvations. Vielleicht Errettungen. Etc. etc. His kingdom, bringing his kingdom. Sein Reich kommt zu uns. So we are the beginning of God's kingdom. Wir sind der Anfang von Gottes Reich. I'd like to close with talking about the Jesus who is to come. Und ich möchte abschließen damit, dass ich über den Jesus spreche, der da kommt. Fact, Jesus is coming. Das Tatsache, Jesus kommt. And he's bringing his kingdom. Und er bringt das sein Reich. It says in Revelation, the new heavens will merge with the new earth. Und in der Offenbarung heißt, dass der neue Himmel da sich vereinen wird mit der neuen Erde. Revelation 22:17 is a really cool verse. Und Offenbarung Kapitel 22 Vers 17 einfach ein super Vers. About the bride, which is the church, which is the body. They're all the same thing. Da spricht es von der Braut, dass sie seine Gemeinde ist, sein Leib. Alles das Gleiche. The bride partners with the Spirit and says to Jesus, come. Die Braut tut sich zusammen mit dem Heiligen Geist und sie spricht zu Jesus, komm. And it's so cool because the Spirit does not say come without the bride. Denn der Geist sagt nicht ohne die Braut, komm. And so we value the church, we value the bride, we protect the bride. So wird einfach die Braut besonders wertgeschätzt. Sie wird beschützt, bewahrt. And the bride cannot say come without the Spirit. Und die Braut kann auch nicht sagen, komm ohne den Geist. The bride is powerless without the Spirit. Die Braut ist einfach Kraft und machtlos ohne den Geist. The Spirit is the one who drives the train of the church, gives the power. Und der Geist ist einfach die Antriebskraft der Gemeinde. It directs the flow. Und es leitet dann auch den Fluss der Gemeinde. Activates the body under the head of Christ. Und es aktiviert den Leib einfach zur Tat unter dem Haupt, nämlich Christus. And last verse in Thessalonians. Und letzter Vers im 1. Thessalonicher. Says, the Lord's going to return like unexpectedly. Und der Herr wird wiederkehren, einfach ganz unerwartet. And next verse. In 2. Thessalonians 1:7. Im 2. Thessalonicher 1, Vers 7. One more back. And God will provide rest for you who are being persecuted and also for us when the Lord Jesus appears from heaven. He will come with his mighty angels in flaming fire, bringing judgment on those who don't know God and on those who refuse to obey the good news of our Lord Jesus. Okay. Und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. In flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. This is the Jesus who is to come. Das ist der Jesus, der kommen wird. It's a fact. There will be judgment. Oh, das ist eine Tatsache, das ist Wahrheit. Es wird Gericht geben. And as it said in Revelation 22:17, if you are thirsty tonight, come. Offenbarung 22, Vers 17. Wenn du durstig bist heute Abend, dann komm. If you need healing, come to Jesus. Wenn du Heilung brauchst, dann komm zu Jesus. If you need your sins forgiven, come to Jesus. Wenn du Vergebung deiner Sünden brauchst, komm. If you need freedom from thoughts, freedom from some sort of habit, come to Jesus. Wenn du Freiheit brauchst von irgendwelchen Gedanken oder irgendwelchen schlechten Angewohnheiten, when you need hope, when you need an anchor because you're in a storm, come to Jesus. Wenn du Hoffnung brauchst als einen festen Anker in deinem Sturm, komm zu Jesus. When you need promises because you're flying in a fog and you cannot see anything. Wenn du da Verheißungen brauchst, weil du dich fühlst wie in einem Nebel, durch den du da fliegst. Claim one of these 8,000 in Jesus' name. Dann beanspruche einmal für dich eine dieser 8,000 Verheißungen in Jesu Namen. We just worship the King. Und bete den König an. Keep your eyes fixed on Jesus. Und halt deine Augen einfach fix ausgerichtet auf Jesus. So watch this video together and then I'll close in prayer. Und wir werden gemeinsam dieses Video anschauen und dann im Gebet abschließen. The Bible says, my King is the King of the Jews. He's the King of Israel. He's the King of righteousness. He's the King of the ages. He's the King of heaven. He's the King of glory. He's the King of kings. And he's the Lord of lords. That's my King. I wonder, do you know him? My King is a sovereign King. No means of measure can define his limitless love. He's enduring. Strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he purifies the weak. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is lighter. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Jesus, we worship you in your unsearchable riches. Jesus, wir beten dich an in deinen unermesslichen Reichtümern. You are our King. Du bist unser König. And you reign. Und du herrschst. You are the Jesus who was, who is, and who is to come. Du bist Jesus, der war und der ist und der kommen wird. We are your bride. Und wir sind deine Braut. And together with the Spirit we say, come, Lord Jesus, come. Und gemeinsam mit deinem Geist rufen wir, komm, Herr Jesus, komm. Holy Spirit, reveal the unsearchable riches of Christ to us. Heiliger Geist, offenbare uns die unerforschlichen Reichtümer Christi. Jesus, just take our breath away as we meditate on your riches. Raube uns den Atem, wenn wir einfach über deine Reichtümer meditieren. I wonder if you know him today. Ich frage mich, ob du ihn heute kennst. Not know about him, not know facts about him, not know about his resume, but know him personally, know his riches. Nicht irgendwelche Fakten, nicht irgendwelche Tatsachen, nicht sein Lebenslauf, sondern dass du ihn persönlich kennenlernst, seinen Reichtum. Jesus says, I have come to seek and to save the lost. Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. He is the sinner's salvation. Er ist die Errettung des Sünders. If you do not know Jesus Christ tonight, wenn du Jesus Christus heute Abend noch nicht kennst, I invite you to take that step of courage today. Dann lade ich dich ein, einfach heute diesen Schritt zu machen mit Mut. It's simply a prayer that you confess with your mouth. Es ist einfach nur ein Gebet, wo du ihn bekennst mit deinem Mund. That you are a sinner. Und einfach aussprichst vor ihm, dass du ein Sünder bist. That you have made mistakes and that you need Jesus. Und dass du Fehler gemacht hast und dass du Jesus brauchst. And that you believe in your heart that God raised Jesus from the dead. Indem du glaubst im Herzen, dass Jesus ihn von den Toten auferweckt hat. And then it says one of those 8,000 promises that you will be saved. Und dann heißt es, und das ist eine von diesen 8,000 Verheißungen, dass du somit errettet werden wirst. And if you have prayed that prayer in your heart, und wenn du dieses Gebet in deinem Herzen gebetet hast, spoken it out with your mouth, und ausgesprochen hast mit deinen Lippen, come see me afterwards. Komm einfach zu mir nach dem Gottesdienst. Or talk to the friend that you came with. Oder sprich zu dem Freund oder der Freundin, mit der du gekommen bist. Go to the prayer team in the far corner. They will be praying. Oder geh drüben hin zum Gebetsteam, drüben in der Ecke. Sie werden für dich beten. If you need prayer for anything tonight, you can go to the prayer team. Und wenn du Gebet brauchst, für was auch immer, geh einfach rüber, drüben hin zum Gebetsteam. Soak for a moment in his riches, in the riches of Jesus. Lass dich einfach vollsaugen. Lass es eindringen, einfach diese Reichtümer Christi. Ask him to give you a renewed hunger for Jesus. Bitte ihn, dass er dir einfach einen ganz neuen Hunger gibt für sich, für Jesus. Ask the Holy Spirit to uncover these hidden riches in God's Word. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir einfach diese verborgenen Schätze in seinem Wort offenbart. Claim the riches that you have already in Christ. Beanspruche diese Reichtümer, die du bereits hast in Christus. Let's just be in complete awe of Jesus. He is our head and we are the body. Sei einfach in völligem Erstaunen über Jesus. Ist unser Haupt und wir sind sein Leib. Jesus, you are the King of Kings. Jesus, du bist der König der Könige. And the Lord of Lords. Und der Herr der Herren. And we pray these things in your almighty name. Und wir beten diese Dinge in deinem allmächtigen Namen. Amen. Amen. I'd invite after the last song of the service. Ich möchte einfach einladen nach dem letzten Lied des Gottesdienstes. All of the men, young, old and in between. Ich möchte einfach alle Männer einladen, junge und auch die älteren, alles was dazwischen ist. To come over here on the side for a little huddle. Und dass wir zusammenkommen, wir wollen uns da einfach versammeln. Like to share something with you. Und ich möchte euch einfach etwas erzählen und weitergeben, wenn ihr dann nachher nach drüben kommt. Thank you. Dankeschön. We just have an impression that we should pray for something more specific. Ich habe einen Eindruck, dass wir etwas ganz spezifisch beten sollen. Yeah, there's a few people here tonight that want to claim there's something that they desire in their heart and they want to claim it through Jesus' name. Es gibt einige Leute hier, die einfach einen Wunsch, ein Verlangen im Herzen haben. Sie wollen das einfach in Anspruch nehmen, in Jesu Namen. Sie wollen es für sich haben und erhalten. And so, Father, we come to you. Vater, wir kommen jetzt zu dir. We bring our hearts to neutrality. Wir bringen einfach unser Herz einfach ganz still, neutral vor dich. To be in line with your will. Auf das es einfach ganz übereinstimmt mit deinem Willen. To want what you want. Auf dass wir wollen, was du willst. To see what you see. Auf dass wir sehen, was du siehst. And for those dreams that are on people's hearts tonight. Und für diese Träume, die auf den Herzen von diesen Leuten sind. Those things that maybe people sense is completely unrealistic or impossible. Einfach Träume, die scheinbar völlig unrealistisch oder unmöglich erscheinen. The Father wants to tell you tonight that what is impossible with men is possible with God. Der Vater möchte einfach sagen, was unmöglich bei den Menschen erscheint, ist doch sehr wohl möglich bei Gott. You personally, he wants to say you can be confident of this. Und er sagt zu dir persönlich, du kannst einfach Zuversicht haben darin. That I, the Father, who began a good work in you. Dass ich, der Vater, der ein gutes Werk in dir begonnen hat, will finish it unto completion until the day of Christ Jesus. Es auch vollenden wird zur Perfektion, dem Tag Jesu Christi. Mm-hmm. Father, we claim these promises in the name of Jesus Christ. Und Vater, wir beanspruchen diese Verheißung im Namen Jesu Christi. And through him, and it says the Amen is spoken by us. Und es heißt, durch ihn ist das Amen von uns gesprochen. So we just say as a unified body to all those prayers. Und wir sagen als ein vereinter Leib zu diesen Gebeten. Amen. Amen.